wieder heute über den Heiligen Geist sprechen. We need the Holy Spirit in everything in our life. Den wir auch brauchen in jedem Aspekt von unserem Leben. Especially in our decision. Gerade da, wo wir Entscheidungen treffen. We are going to take decisions. Denn so oft treffen wir Entscheidungen. You see, the Holy Ghost is to help us to take decisions. Und der Heilige Geist hilft uns, diese Entscheidungen zu treffen. You know, am I going to go to the hospital or not? Zum Beispiel, soll ich überhaupt in das Krankenhaus gehen oder nicht? Am I going to be operated or not? Oder soll ich überhaupt diese Operation machen oder nicht? Who they are going to operate you. Und selbst wenn sie dich operieren, they are not the one operating you. Sind sie nicht diejenigen, die dich operieren werden. You know, when the serpent came to speak to Eve, als die Schlange gekommen ist, um zu Eva zu sprechen, it was not the serpent that was speaking to Eve. War es jedoch nicht eine Schlange, die gesprochen hat, but it was Satan that sondern, was speaking to Eve. Sondern der Teufel. You know, and it, that, when that animal was speaking to Balak or Balaam. Und als zum Beispiel der Esel zu Balak, one of them, zu dem Propheten Biliam gesprochen hat. So as he was, you know, it was not the animal that was speaking. Selbst das da hat dieser You see, it is the Holy Spirit that was speaking through the animal. Sondern der Heilige Geist hat durch dieses Tier gesprochen. So also, if we are even in the hospital, und selbst wenn wir im Krankenhaus and they are operating, or don't believe it, they are not the one operating you. Und selbst wenn dich diese Ärzte operieren, sind es nicht diese Ärzte, die dich operieren. It is the Holy Spirit that is doing the job. Sondern der Heilige Geist, der seine Arbeit macht. It's two power that control this earth. Denn es gibt zwei Kräfte auf dieser Erde. It's either Satan or Christ. Entweder Jesus Christus oder der Teufel. That you don't go to the hospital does not mean you are a child of God. Und zum Beispiel, nur weil du 20 Jahre nicht zum Arzt gegangen bist oder nicht ins Krankenhaus gehst, heißt nicht, dass du ein Kind Gottes bist. All the believers, they don't even go to the hospital. Weil es gibt so viele Ungläubige, oder die Jesus Christus nicht haben, die auch nie zum Arzt gehen. That does not mean they are saved. Aber das bedeutet nicht, dass sie gerettet sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Our focus should be Christ alone. Unser Fokus sollte bei Jesus Christus sein. And not what we see outside. Und nicht das, was wir draußen sehen. Praise the Lord. We need the Holy Spirit in everything in our life. Denn wir brauchen den Heiligen Geist in allem, was wir tun. Especially in our decision. Gerade da, wo wir Entscheidungen treffen. The Holy Spirit is to help us to take any decision that we want to take. Und der Heilige Geist sollte uns helfen, diese Entscheidung zu treffen, egal in was Revelation wir machen. 3. Go to Revelation 3. In Offenbarung 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Revelation 3, verse 19 and 20. Vers 19 und 20. He said, as many as I love, I rebuke. And chasten. Be serious, therefore, and repent. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. The Lord correct us. Denn der Herr korrigiert uns. But not with evil. Aber nicht mit dem Bösen. He doesn't correct us with sicknesses and diseases. Er korrigiert uns nicht, indem er uns Krankheiten gibt. He corrects us, he trains us with his word. Sondern er trainiert uns mit seinem Wort. Put something here and go to John 15. Wenn wir zu Johannes 15 gehen. John 15. We are still coming back to this revelation. Mm-hmm. We'll go to John 15. Amen. Johannes 15. Vers 3. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch geredet habe. Praise the Lord. Halleluja. You see how he cleans us. Seht ihr, wie er uns reinigt? He cleans us with his own word. Nämlich mit seinem Wort. And not with sicknesses and diseases. Und nicht mit Krankheiten. And not with problems. Oder mit Problemen. Not with cancer. Nicht mit Krebs oder mit Unfällen. Amen. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Denn nun seid ihr gereinigt durch das Wort, was ich gesprochen habe. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And in verse, go back to Revelation 3. Offenbarung 3 nochmal. He said, as and all, I rebuke and sustain. Be zealous, therefore, and repent. Amen. Diejenigen, die ich lieb habe, die züchtige ich. The Lord loves repentance. Denn der Herr liebt Buße. He loves repentance. Er liebt Buße. Amen. Praise the Lord. And that is why your motive of coming here might even be wrong at the first place. Vielleicht mag dein Motiv sogar falsch sein, die ersten Male, wo du hier hingekommen bist. You know, when I came into when I embraced Christ, when I came to Jesus, my motive was wrong. Als ich zum Beispiel zu Jesus Christus gekommen bin, war mein Motiv falsch. My motive, I was having problem. I wanted the problem to be solved. That was why I came to Jesus. Ich hatte damals einfach ein Problem, was ich gelöst haben wollte, und deswegen bin ich zu Jesus Christus gekommen. And that motive is wrong. Und das Motiv war falsch. You don't come to Jesus because of problem. Weil du gehst nicht zu Jesus Christus hin, damit dein Problem nur gelöst wird. You come to Christ because he is God. Sondern du gehst zu Jesus, weil er Gott ist. Amen. Amen. You see, my motive was wrong. Mein Motiv war falsch. But when I came and I noticed that I have to repent, and now my motive is now because he is God, he is love. Aber dann hat er mir gezeigt, dass es falsch ist, und ich habe Buße getan, und dann bin ich zu ihm, oder ich bin bei ihm geblieben, weil er Gott ist. You know, then I thought that if he loved me, if I do something wrong, he will punish me. If I do something good, he will clap for me or do something good for me. Zum Beispiel, that is with condition, a conditional love. Zum Beispiel früher dachte ich, dass Gott mich zum Beispiel nur dann liebt, wenn ich etwas Gutes getan habe. Aber wenn ich etwas nicht nach seinem Willen getan habe, dann mag er mich nicht mehr, oder dann wird er sogar mich bestrafen. You know, and I find out that it is. He loved me no matter what. Aber jetzt habe ich herausgefunden, dass er mich liebt, egal was ich tue. The unconditional love he has for me. Denn seine Liebe ist bedingungslos. That, for God so loved the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt. And you know, he loved the world. It is not because the world obeyed him. Aber er hat die Welt nicht geliebt, weil die Welt ihm irgendwie gehorcht hat. The world, they love him. Oder ihn geliebt hat. He chose to love them. Aber Jesus hat sich entschieden, die Welt zu lieben. And that is how we are to choose to love him. Und so entscheiden wir uns auch, ihn zu lieben. It's not because he healed us, that's why we love him. Es geht nicht darum, weil er dich jetzt beispielsweise geheilt hat, deswegen liebst du ihn. He gives us money, he gives us things, he gives us property. You know, our life is shining, you know. Oder weil er dich gesegnet hat. We love him because he is love. Oder weil er dich gesegnet hat, aber du liebst ihn, weil er die Liebe ist. Praise the Lord. Amen. Then in verse 20 it says, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, he's still knocking today. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und selbst heutzutage klopft er noch an. He's still knocking, he's knocking. Even, you know, this verse, I thought it was just unbelievers' doors that he's still knocking at. Früher dachte ich immer, dass es nur die Tür der Ungläubigen ist, an die er that klopft. He wants them to come in. Dass er nur da rein möchte. That he wants them to open the door for him to go in. Dass er möchte, dass die Ungläubigen die Tür aufmachen, um dass er dort hineinkommt. The Lord said no, he is still knocking. He knocks also on our door. Aber selbst bei uns klopft er immer noch an. Because every day you are going to take decisions. Denn jeden Tag triffst du Entscheidungen. You are to allow him to take whatever decision you want to. He is to take that decision through you. Aber du solltest zulassen, dass er diese Entscheidung durch dich hindurch trifft. You are to remember that the life you now live is no longer the old life. Dass du nicht mehr das alte Leben wie früher lebst. The new life you now live is the life of Christ. Denn das neue Leben, was du lebst, ist von Jesus Christus. It says you now live the life of Christ. In Kolosser 2 steht das auch, dass du jetzt das neue Leben hast und lebst. Amen. So he stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him. And he with me. Amen. Amen. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Ghost knows the heart of man. Denn der Heilige Geist kennt das Herz des Menschen. He knows what is good for you. Er weiß, was gut für dich ist. You know, sometimes we all the time we think that we know what is good for us. Aber so oft glauben wir, dass wir wissen, was gut für uns selber ist. You even know what is good for you. Aber weißt du das überhaupt? You know, man thinks that he's so clever. Der Mensch glaubt, dass er so clever ist. You know, God did not create man for man to depend on himself. Aber Gott hat den Menschen nicht erschaffen, damit der Mensch sich auf sich selbst verlässt. He created man to depend on him. Sondern er hat den Menschen erschaffen, damit der Mensch sich auf Gott verlässt. It's like this baby, our baby here. Zum Beispiel so wie Jezreel. Our baby here cannot live without the mother and the father that will take care of him. Das Baby kann nicht überleben ohne die Hilfe von Mama und Papa. And we remain baby for Jesus forever. Und für Jesus Christus bleiben wir für immer Baby. You know, children, when they are 18, they cannot live. They believe they are now. You know, their parents cannot even talk to them any longer. But with Christ, it will remain a baby forever. Oder zum Beispiel wir als Menschen, wir werden irgendwann groß, ziehen vielleicht Anfang 20 oder wann auch immer aus und glauben, dass unsere Eltern uns nichts mehr sagen können. Aber für Jesus Christus bleiben wir für immer ein Baby. Ja. Praise the Lord. Amen. But before problem, we have to see ourselves different. We are not baby before problem. Aber zum Beispiel vor Problemen, die der Teufel bringt, sollten wir uns nicht eben als Babys sehen. We are to see ourselves as Christ himself. Sondern da sehen wir uns so wie Jesus Christus selbst. Silver and gold have I not. Silber und Gold habe ich nicht. Since you became born again. Aber seitdem du wiedergeboren wurdest. You are Jesus, you are one. Ist Jesus und du seid ihr eins. You are not two, you are one. Ihr seid nicht zwei, sondern ihr seid eins. You are not to believe. You are never think. You know, if we see what we do. Wenn wir zum Beispiel nur das sehen, was wir tun, we will not believe that we are one with Christ. Dann werden wir oftmals nicht glauben, dass wir eins mit Christus sind. Amen. Amen. We are to see ourselves in the Spirit. Aber wir sollen uns im Geist sehen. Praise the Lord. Hallelujah. In 2 Corinthians, go to 2 Corinthians. 2 Corinthians. Kapitel 4. Also 5. It's also in 5. There are 4. Let's go to 4. 2. Korinther 4. 4. Vers. praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul's life is so interesting. Das Leben von Paulus ist so interessant. This morning the Lord said something about you to me. Zum Beispiel heute früh hat der Herr mir etwas für dich gegeben oder über dich sozusagen gesagt. He said Satan is going to fight you like he fought Paul. Der Teufel wird dich so hart bekämpfen, so wie er Paulus bekämpft hat. Because he knows that true is like, you know, we know what the places Paul wrote in the Bible. Denn wir wissen die ganzen Stellen, die Paulus zum Beispiel in der Bibel geschrieben hat. There are so many. Die sind einfach so viel. And persecution everywhere. Und Paulus wurde so oft verfolgt. And there was a time when I asked the Lord, give me, take all this persecution away from me, all this problem. Ja, und es gab auch einen Zeitpunkt, wo Paulus zum Herrn gebetet hat, bitte nimm doch einfach diese ganze Verfolgung, diese ganzen Probleme einfach weg. And the Lord said, my grace is sufficient for you. Aber der Herr hat gesagt, meine Gnade ist genug für dich. I am enough for you. See me. Once you see me, you have victory. Ich bin genug für dich. Sobald du mich anfängst zu sehen, hast du den Sieg. Once you see Jesus, that problem you cannot see. You cannot see the two sides at the same time. Sobald du Jesus siehst und dich auf ihn verlässt, wirst du dich auch ihm ganz hingeben oder dich ganz auf ihn verlassen. Das kann ich jetzt 100% bestätigen, dass das stimmt, was du sagst. Praise the Lord. Weil ich immer versuche, alles alleine zu lösen. Ich zwar bete zu Gott und so, aber ich trotz alledem, ich bis zum Umfallen arbeite, 14, 16 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und im Prinzip versuche ich, dieses ganze Schlamassel, in dem ich stecke, oder Sorgen, die ich habe, zu lösen. Und das ist genau, wie sie gerade gesagt hat, dass Satan mir richtig immer eine Breitseite gibt. Ja? Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Gott seine Hand über mir hat, seit lange bevor, also ich bin jetzt über 10 Jahre im Glauben, aber ich habe das Gefühl, dass er mich eigentlich schon seit meinem 6. Lebensjahr beschützt. So eine innere Stimme sagt mir, ich wäre nicht mehr auf dieser Welt, wenn Gott mich nicht so beschützt hätte, die ganzen Jahre. Das wird mir jetzt bewusst durch das, was sie sagt. Und außerdem ist es immer so, dass ich die letzte Zeit immer versucht habe, alles alleine zu lösen. Immer. Ich habe zwar gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Gott sagt mir, was ich falsch mache, was ich richtig machen soll. Aber ich habe da nie eine Antwort bekommen. Und jetzt bin ich zwangsruhig gestellt, sozusagen. Praise the Lord. Praise the Lord. He said... Jetzt habe ich Zeit, mit ihm zu reden. He is, you know, upon all, but Paul's focus was so much on the Lord. Aber der Fokus von Paulus war einfach so extrem auf den Herrn gerichtet. That he refused to take his focus away from Christ. Dass er, und er hat sich geweigert, diesen Fokus von Christus wegzunehmen. He said that same focus is what you are going to have. So, und genau diesen gleichen Fokus solltest du auf Jesus Christus auch haben. Und wie setze ich das um? How I can do this so exactly, so straight? Can you say it in if you say that he should put his focus on the Lord, or his entire focus on the Lord, how's he going to do that? Praise the Lord. Hallelujah. You know, in this ministry I have to see my focus in the Lord. Selbst in dieser Gemeinde muss ich mich auch auf Jesus Christus verlassen. If not, I will not be here. Many people are here. Yes. Weil ansonsten, ganz ehrlich, wäre ich hier, schau dir doch an, wie viele sind denn hier überhaupt? If my focus is not Christ, wenn mein Fokus nicht auf Christus wäre, I will put somebody here that will be taking the money. Ich würde einen Laden hier draus machen oder das vermieten. Dann kriege ich wenigstens Geld dafür. I will have more money than what is here. Amen. Ich hätte sogar vielleicht mehr Geld als das, was die Leute sehen. And I will be walking somewhere and getting money. Und ich könnte auch sogar irgendwo wieder anfangen zu arbeiten. But my focus is so much on the Lord. Aber mein Fokus ist einfach so extrem auf den Herrn gerichtet. That I don't see what is outside. Dass mir das egal ist, dass ich das nicht mehr sehe. Amen. And I don't see what I do. Und I don't see what I do. Und I see what he did. Ich sehe auch nicht das, was ich tue, sondern ich sehe das, was der Herr für mich getan hat. Amen. You stop seeing what you are doing, the wrong that you are doing. Und sehe nicht das, was du die ganze Zeit tust oder nicht getan hast. You know, it's not you see what if you are seeing what the wrong you are doing. Seeing the wrong you are doing cannot take you away from that wrong. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit auf das siehst, was du die ganze Zeit falsch machst, wirst du auch davon nicht wegkommen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Only one law was in the Garden of Eden. Es gab nur ein Gesetz im Garten Eden. Thou shalt not eat the fruit. Du sollst nur diesen von den Früchten dieses eines Baumes essen. And that one law brought down man. Und selbst dieses eine Gesetz, was es auf dieser Erde gab, hat den Menschen sozusagen runtergebracht. Hat er nicht beherrscht. You see, don't take free yourself from whatever law. Deswegen setz dich frei von egal welchen Gesetzen. Thank you. And that is why you see yourself, you see Christ and no longer the old man. Deswegen siehst du auch Christus und nicht mehr den alten Menschen. Amen. And don't see yourself doing any job. See Christ doing the job through you. Deswegen sieh auch nicht das, dass du die ganze Zeit am Arbeiten bist, sondern dass Jesus Christus durch dich arbeitet, dass er den Job macht. Remind yourself that you are not the one doing the job. Be aware of that always. Erinnere dich die ganze Zeit daran, dass nicht du derjenige bist, der diesen Job sozusagen dafür arbeitet oder schwitzt oder diesen ganzen Druck hat, sondern dass es Jesus Christus ist. Okay. You know, if the Lord tell you to stay at home, you will not even stay at home until that leg is now like that. Selbst wenn der Herr dir sagen würde, zum Beispiel bleib zu Hause, Du hättest ihm sowieso nicht gehorcht, aber jetzt zwangsläufig. Ja, wo weiß ich das? Praise the Lord! Das ist genau das, was ich die letzten Wochen immer erfahren habe. Was mir auch bewusst geworden ist in den letzten zwei Predigten hier, dass dieser Fokus, den ich habe, immer nach außen zu schauen und mich über die Ungerechtigkeit zu ärgern, dass das völlig sinnlos ist. Also das ist mir jetzt ganz bewusst. Ah, stop, stop! Das nimmt viel Last von meinen Schultern. You see, don't stop seeing yourself doing the job. Deswegen hör and auf, it's wrong. Hör auf, dass you are not the savior. Dass du diesen Job machst, du bist nicht der Retter. You see, the Lord is the savior. Allow him to do the job. Der Herr ist der Retter. Er ist derjenige, der diesen Sometimes Job macht. Sometimes we are so worried about our father, our mother, our friends, our brothers and sisters. It is as if we want them to be saved more than God want them to be saved. Manchmal ist es so, dass wir uns so viele Gedanken um unsere Geschwister machen, Vater, Mutter, warum passiert das, wann ist endlich dies bei meiner Schwester oder das. Aber wir tun so, als ob wir das uns mehr wünschen, als Gott es für diese Person wünscht. Wir versuchen diesen Job, den Gott macht, selber zu machen. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit sees everything. Aber der Heilige Geist sieht alles. And he knows everything. Und er weiß alles. Deuteronomy said, you choose. In 5. Mose steht, dass du dich entscheiden sollst. You choose Jesus. Dass du dich für Jesus entscheidest. For you. Du sollst dich entscheiden, dass Jesus für dich entscheidet. You see, you choose Jesus. You choose him, so that he chooses for you. Du entscheidest dich dafür, dass Jesus Christus für dich entscheidet. You don't choose by yourself. Genau, du entscheidest dich nämlich nicht aus dir heraus. He is the one to choose for you. Sondern Jesus Christus entscheidet für dich. You choose him. Er entscheidet sich. So that he now chooses whatever he wants for you. Er entscheidet für dich. Ja, aber ich habe schon gesagt. Mama sagt, du entscheidest dich für ihn, damit er sich für dich entscheidet. Ja. Praise the Lord. Halleluja. You choose him so that he now choose for you. Ja, aber das ist zum Beispiel auch nicht richtig übersetzt. Du entscheidest dich für ihn, damit er für dich entscheidet. Ja. Amen. You don't choose things by yourself. He is the one to choose for you. Er möchte sich für mich entscheiden. Nein, er entscheidet für dich. Okay, gut. You choose him. Then he now choose for you. Du entscheidest dich zuerst für ihn, damit er für dich entscheidet. Okay. Praise the Lord. Halleluja. And we are to be very careful. Und wir sollten dabei sehr sorgsam sein. Amen. Amen. Let us go to 2 Corinthians. 2. Korinther. We are still there, okay. 2 Corinthians 11. 11. 2. Korinther, Kapitel 11. Paulus, Verführung durch falsche Apostel. Praise the Lord. Halleluja. From verse 13. Ab Vers 13. He said, for such are the false apostles, deceitful workers, transforming themselves into this Apostle of Christ. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, which whose end shall be according to their works. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Go to Ephesians 5. Epheser 5. Ephesians 5. Ephesians 5, verse 8. Vers 8. For you were sometimes darkness. But now are ye light in the Lord. Daddy, do we believe this? Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. He said, we are now light. Wandelt als Kinder des Lichts, aber glauben wir das? Do we believe that we are light? Glauben wir, dass wir das Licht sind? He said, oh, yes, sometimes darkness. Denn ihr wart einst Finsternis. But now you are light. Aber jetzt seid ihr Licht in the Lord. In dem Herrn. Not just light without the Lord, you see? Ihr seid nicht das Licht ohne den Herrn. But light in the Lord. Sondern in dem Herrn. Then he said, walk as children of light. Wandelt als Kinder des Lichts. How do you walk as children of light? Aber wie wandeln wir als Kinder des Lichts? By seeing Jesus. Indem wir Jesus sehen. By believing Jesus. Indem wir ihm glauben. It is not by obeying ten commandments. Und nicht, dass wir die 10 Gebote versuchen. It is not, you know, I will not fornicate, I will not lie, I will not, you know, that, you know, all those, they are bondages. You are out of there. Amen. Nicht, dass wir sagen, okay, ich werde jetzt keine Unzucht mehr betreiben, ich werde Vater und Mutter ehren. Aber das alles, wenn du es versuchst zu machen, das ist Gefangenschaft. He said we were before this time we were darkness, but now light. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Then in verse 9 of it, he said, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. You see there, it says for the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. God kind of fruit is different. You see, God kind of fruit is not this word fruit. Die Früchte des Geistes sind anders. You know, the fruit of this world, what religion calls fruit. Aber es ist anders von dem, was diese Welt als ihre Früchte bezeichnet. And what God called his own fruit, they are two different things. Gottes Früchte und die Früchte dieser Welt sind anders, sie sind verschieden. He said, for the fruit of the Spirit is in all goodness. You see, the goodness of God is different from the goodness of this world. Die Güte des Herrn ist anders als die Güte der Welt. You know, the goodness of this world, if I adopt children, is good. Zum Beispiel die Güte dieser Welt ist okay, ich adoptiere Kinder. I'm feeding them. Oder ich füttere sie. Ich I'm helping them, I'm giving them money. Give it the clothes, Caritas. Oder geh zu Caritas. You know, Caritas, the good of this world. Das ist die Güte dieser Welt. Is this evil before God? Aber es ist bösartig vor Gott. You know, they praise Caritas, they never praise Jesus. Denn sie loben einfach Caritas oder diese Vereine, aber sie preisen nicht mehr den Herrn. You see, the good of this world. Die Güte dieser Welt. You know, they praise you, they never praise Jesus. Sie werden anfangen, Loblieder für dich zu singen, aber nicht für Jesus Christus. The good of Christ's world is praising Jesus. Aber die Güte von Jesus Christus ist, dass wir ihn preisen. I don't want anybody to praise me. Deswegen möchte ich auch nicht, dass mich jemand lobpreist, sondern ich möchte, dass ihr Jesus Christus lobpreist. The goodness, say goodness. Das ist die Güte. You have to know the difference between the goodness in this world and the goodness of Christ. Deswegen seid euch bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Güte dieser Welt und der Güte von Jesus Christus. Without Christ, there is nothing good. Denn ohne Christus gibt es kein Gutes. You know, that man came to Jesus and called Jesus good master. So wie zum Beispiel der eine Mann, der zu Jesus Christus gegangen ist und ihn guter Lehrer oder guter Meister genannt hat. And Jesus said, there is no one good but God. Aber Jesus hat zu ihm gesagt, es gibt niemanden, der gut ist, außer Gott. Are you ready to believe that I am God? Aber bist du bereit zu glauben, dass ich Gott bin? Because they never believed that he is God. Denn sie haben niemals geglaubt, dass er Gott ist. Then when he was going to speak something with the next word he was going to say, the next sentence, he now dropped the good. Und bei dem nächsten Satz hat er direkt das Gut weggelassen. Because he was not ready to accept Jesus as God. Weil er Jesus Christus nicht als Gott anerkennen wollte. But Jesus said it's only God that is good. Aber Jesus hat gesagt, nur Gott ist gut. It's only him that is good. Es ist nur er, der gut ist. Because he is God. Also Jesus, weil er ist Gott. Praise the Lord. Hallelujah. And any good you do without Jesus is no good. Und alles Gute oder vermeintlich Gute, was du tust ohne Jesus, ist nicht gut. You know, your motive is not Jesus, it's evil. Wenn dein Motiv nicht Jesus ist, dann ist es bösartig. If your value is not Jesus, it's evil. Wenn deine Wertschätzung nicht Jesus ist, dann ist es böse. Praise the Lord. Halleluja. You know why are you here in this church? Warum bist du zum Beispiel überhaupt hier? Is it because of me or because of the building or because it's so close to you? Nein, ich weiß es nicht. Das war eine Führung. Das war eine ganz deutliche Führung, die ganz klar dreimal gesagt hat, geh da rein. Weil ich kann das nur so sagen, wie es war. Ich bin da ja 7-8 Mal vorbeigefahren und jedes Mal ist das Schild ins Auge gestochen. Ich hätte ja in jede andere Gemeinde auch gehen können, in jede Church, ja. Praise the Lord. Das war einfach, das war keine Frage an dich, ne? So, weil ich übersetze. Okay. Rhetorische Frage. Ja, es war eine rhetorische Frage. It's just a general question. I said, why are you here? Warum seid ihr eigentlich hier? You know, some hier? Of us are here because our friends are here. Manche sind vielleicht hier hingegangen, weil ihre Freunde hier sind. You know, because your friends are in the church, people go to that church. Zum Beispiel viele gehen einfach in die Gemeinde, weil ihre Freunde und Familie dort sind. Oh, their family have been in that church from, you know, they have been Catholic from day one and they continue to be Catholic. Oder zum Beispiel deine ganze Familie ist katholisch und deswegen bist du auch katholisch. You know, Catholic is not Christ. Aber katholisch zu sein ist nicht von Christus. Christ is not a religion. Denn Christus ist keine Religion. Amen. He's not Islam, it's not Christian. Jesus is not a Christian. Jesus war kein Christ. He is just God. Er ist Gott. Christians will not like that. Amen. You know, all these religious people, they will not like it. Die ganzen religiösen Menschen werden sich gegen Jesus wehren. You know, they say that Jesus is a Christian. He's not a Christian. Sie werden sagen, ja, Jesus war doch bestimmt ein Christ. Aber nein, er ist Gott. Amen. You come to him and not go to Christianity. Du gehst zu ihm und nicht zum Christentum. Praise the Lord. Halleluja. People embrace Christianity. Aber die Leute, aber die Menschen erkennen das Christentum an, aber sie erkennen Jesus Christus nicht an. Christianity is full of rules and regulations. Denn das Christentum ist voll von verschiedenen Regeln. They are full of doctrine. They have a lot of doctrine. Oder verschiedene Different, Lehren. You see, denomination. Oder die ganzen Denominationen. Amen. Amen. But Christ is just the Son of God. Aber Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus is the Son of God. Er ist just God. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9 again. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness. Righteousness is believing Christ. Vers 9 nochmal. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Righteousness is believing Christ. Gerechtigkeit bedeutet, Jesus zu glauben. He said, truth. Christ is truth. Und Jesus ist die Wahrheit. He said, I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Praise the Lord. Halleluja. God kind of goodness. Die God kind of righteousness and God kind of truth. Die Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit, die von Jesus kommen, von Gott. God kind of all. Das, was von And we are not to be deceived by the pity of this world. Und deswegen sollten wir uns auch nicht betrügen lassen von dem Mitleid dieser Welt. You see, the pity of this world is different. It's not the same as the pity of God. Das Mitleid dieser Welt ist anders als das Mitleid von Gott. The pity of this world. Das Mitleid dieser Welt. You know, people go out to demonstrate. Sie gehen Menschen They fight abortion. Menschen gehen raus, um zu demonstrieren. They don't want people to abort. Zum Beispiel gegen Abtreibung. They fight no slave. Oder gegen Sklaven. They are after there should be no slave. But these people are not after half Christ. Aber die Menschen sind nicht nach Jesus Christus aus. You know, if you there is no slave, doesn't mean people are saved. Nur weil es zum Beispiel keine Sklaven mehr gibt, heißt das nicht, dass es alle auf einmal Kinder Gottes sind. Go to hell. Denn sie werden trotzdem in die Hölle gehen. You know that there is no abortion. That does not female people are safe. Oder dass Abtreibung verboten wird oder es gar nicht mehr gibt, heißt nicht, dass alle jetzt auf einmal Kinder Gottes geworden sind. Can you see what religion what they fight for today? Aber dafür kämpft Religion. For them it's all about don't abort, don't fornicate, don't you know all this don't. Religion. They never see come to Christ. Religion kämpft. The true God. Religion kämpft zum Beispiel gegen Abtreibung. Treibe keine Unzucht, mach dies, mach das, aber sie kämpfen nicht für Jesus Christus. You know, in America, you know, they kill a doctor that committed that abort children. Zum Beispiel in Amerika haben sie einen Arzt umgebracht, der oder töten Menschen, die Abtreibung vornehmen. You know, that it's a take, you know, if somebody kill Paul. Oder zum Beispiel, wenn jemand Paulus tötet. You know, Paul will not come and write. You know, we know what he wrote in the Bible. Hätte er nicht das geschrieben, was in der Bibel steht? Jesus did not come to kill anybody. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um irgendjemanden umzubringen. No matter how sinful you are. Egal wie viel Sünde du getan hast. Actually, he was called a friend of sinners. Es ist egal, weil Jesus wurde sogar der Freund der Sünder genannt. You understand? Praise the Lord. You know, people fight. Don't abort. Don't, you know, this, they go outside to demonstrate. You know, Paul never do that. Zum Beispiel, Paulus ist nie auf die Straße gegangen, um für irgendwelche Sachen zu demonstrieren, sondern er hat einfach nur das Evangelium verkündigt. Because the problem is not outside. Weil das Problem ist nicht draußen. The problem is their spirit. It's inside. Sondern das Problem ist drin. Es ist ihr Geist. You know, if you are not saved, there is no how you repent outside. It can never be good. Denn egal wie sehr du dich nach draußen bemühst, wenn diese Buße nicht von innen kommt, das war die Freestyle-Übersetzung ever. Mama, kannst du nochmal sagen? Praise the Lord. Halleluja. There is no how you are going to repent outside. Achso, egal wie schön du sozusagen das alles nach draußen packst oder das verpackst für die Außenwelt. You can only be like the Pharisees, like Jesus said. Kannst du nur wie die Pharisäer sein. You can only be, you know, he said, he talked about them. He said, the inside cup is so dirty, but the outside is beautiful. Die Häuser, die sie haben, oder die Tünchen sie weiß, oder die Tassen, die sie haben, sind so schön, aber innen drin ist es einfach so verdreckt. Then he said, talk about the grave, you know, the grave, where the bury people. Oder zum Beispiel die Gräber, die sie haben. You know, you put flower everywhere, beautiful, but inside, what is inside? Überall haben sie schöne Pflanzen oder sonstige Sachen, aber du würdest niemals in dieses Grab hineingehen, weil du weißt, was dich da erwartet. That is not Jesus. Und das ist nicht Jesus. Jesus is from inside out. Denn Jesus ist von innen nach außen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, why are you here? Wiederum die Frage, warum seid ihr hier? If you are not here because of Christ, wenn ihr nicht hier seid wegen Christus, you cannot remain here. Dann kannst du auch hier nicht bleiben. It's impossible. Es ist unmöglich. Because here is based on Christ. Denn hier geht es nur um Jesus. Somebody that is here for to be healed can never be here. Und zum Beispiel diejenigen, die hier hinkommen, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise weil sie geheilt werden wollen. To be here to have money. You know, don't need to go to Jesus to have money. Du musst nicht zu Jesus kommen, um Geld zu bekommen. You don't need to go to Jesus to be healed. Go to the hospital, they will heal you. Oder ins Krankenhaus. Oder du musst nicht zu Jesus gehen, um geheilt zu werden, sondern dafür kannst du auch ins Krankenhaus gehen. Come to him because he is God. Aber komm doch einfach zu ihm, weil er Gott ist. Be here because of Christ alone. Sei doch einfach hier wegen Let Christus your motive alleine. Be Christ alone. Lass dein Motiv Jesus alleine sein. If you are here because of me. Denn wenn du hier bist wegen matter mir, of time, you will go. Es wird nicht lange dauern, du wirst weg sein. Because I'm going to offend you. Weil ich werde dich bestimmt in But irgendeiner if you are Weise here because of Jesus. Weil ich werde dich bestimmt in einer Weise provozieren, aber wenn du hier bist wegen Jesus, he never offend you. Er wird dich niemals irgendwie provozieren. He said, I never leave you, I never forsake you. Ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie vergessen. Praise the Lord. I don't want anybody to be here because of me. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand hier ist wegen mir. Like Christ, allow Christ to be your motive. Lass zu, dass Jesus dein Motiv ist. And the Bible Bible says, without the Holy Spirit, we cannot know the truth. Die Bibel sagt auch, dass ohne den Heiligen Geist können wir die Wahrheit nicht the haben. Truth about people. Können wir die Wahrheit nicht erkennen, auch die Wahrheit über Menschen nicht. The truth about people. You know, we cannot know the truth about people. Wir können zum Beispiel die Wahrheit über Menschen nicht erfahren. And that's why to marry. Deswegen zum Beispiel die Ehe. You know, to marry. Jemand zu heiraten. So dangerous. Das ist eigentlich so gefährlich ohne Christus. You know, people just look at this as trialogue. Zum Beispiel in der Welt trialogue. Ist es so, ja, probieren wir es mal, ob es funktioniert, ob es klappt. And that is not marriage. Aber das ist nicht die Ehe. The Bible said, where Jesus said, what God has joined together. Denn Jesus sagt, das, was der Herr zusammengefügt hat. The word of God is God. Denn das Wort Gottes ist Gott. What the word of God have joined together. Das, was das Wort Gottes zusammengefügt hat. Jesus is the truth. Denn Jesus ist die Wahrheit. You know, okay, let me say it this way. Jesus is the word of God. Jesus ist das Wort Gottes. Christ is the truth. Er ist die Wahrheit. Can you get it? And what Christ joined together. Christus ist die Wahrheit und das, was er zusammengefügt hat. Is what Satan cannot put asunder. Das kann auch der Teufel nicht mehr trennen. What the truth joined together. Das, was die Wahrheit zusammengefügt hat. And not what the flesh joined together. Und nicht das, was das Fleisch zusammengefügt hat. Not what age. I'm old. I'm getting old. Let oder me marry. Alter old. Oder. Age. No age joined people together. Zum Beispiel das Alter kann auch Leute zusammenbringen. Let me manage him because the time is going. Ja, lass mich jetzt einfach bei ihm bleiben oder das jetzt sozusagen durchziehen, weil ich schon schon alt bin. You see, there are a lot of the beauty join people together. Oder die, Schönheit oder das die Arbeit. You know, anything outside Christ. Aber alles, was ohne Christus ist, journey you together und, is evil. Und euch zusammenfügt, das ist bösartig. And you are just like a toy before Satan. Und du wirst einfach nur wie so ein Spielzeug sein vor dem Teufel. Here is the root why you are joined together. Denn by Satan. Eigentlich ist auch er der Grund oder die Wurzel, warum ihr überhaupt zusammen seid. Because whatever is outside Christ is Satan. Denn alles, was ohne Christus ist, ist vom Teufel. And you know, if you are joined to, if he joined you together, he is the one going to even separate you. Und wenn der Teufel euch zusammengebracht hat, dann viel Spaß, weil dann wird er euch auch wieder auseinander. But if Christ is the one that joined you together. Aber wenn Christus derjenige ist, der euch zusammengebracht hat, can put you asunder. Dann kann auch kein Teufel euch auseinanderbringen. Any problem, what do? You go to the truth, the word of God. Denn egal welches Problem kommt, ihr werdet zusammen zu der Wahrheit gehen, zu dem Wort Gottes. You no longer go to natural family. Und nicht mehr zur Familie. You no longer go to friends to settle you. Oder du wirst nicht mehr zu Freunden gehen, die euch dann irgendwie you know, the natural, they know wieder zu vertragen sollen. They have people that can settle them. Hier auf dieser Erde gibt es so viele Leute, die versuchen, Ehepartner wieder zusammenzubringen. Some television settle them. Oder selbst das Fernsehen. They said they settle them. They don't bring them to. They bring them to get for how long? Zum Beispiel in. How long? Zum Beispiel, es gibt sogar so viele Fernsehsendungen, die versuchen, Menschen zusammenzubringen oder sie wieder zu vertragen. If you are a child of God, aber wenn du ein Kind Gottes bist, you see, Christ is now your father, your mother, your friend, your dann ist Jesus deine Familie. He is the one to decide your life. Und er wird auch entscheiden, wen du whoever he brings to you. Und egal, wen er zu dir bringt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Allow him to be everything for you. Deswegen lass zu, dass er alles für dich ist. I thank God that I have him as my mother. Ich danke ihm, dass ich ihn auch als meine Mutter habe. Christ is my mother, is my father, is my everything. Christus ist Vater, Mutter, alles für mich. You know, if I think of the natural family. Denn wenn ich mich an meine natürliche Familie erinnere. I thank God that I'm no longer a bastard that don't know my father. Bin ich einfach froh, dass ich kein Bastard mehr bin, der den Vater nicht kennt. I know, you know, when I did not know Jesus as my father, I was a bastard. Als ich Jesus nicht als meinen Vater kannte, war ich ein Bastard. But now I know him as my father. Aber jetzt kenne ich ihn als meinen Vater. And I'm not even of, I'm not angry about anything my mother is doing to me because I have a real father, I have a real mother. Und deswegen verlasse ich mich auch nicht mehr auf das, was meine Mutter zum Beispiel tut, weil ich habe einen wahrhaftigen Vater, ich habe eine wahrhaftige Mutter. That died for me. Der sogar für mich gestorben ist. What the whole world could not do for me, that saved me. Das, was die ganze Welt nicht tun konnte, um mich zu retten. So I rejoice always. Deswegen erfreue ich mich ständig. Because I now know him. Denn ich kenne ihn jetzt. I'm never sad at all. Ich bin niemals traurig. I'm never lonely. Ich bin niemals alleine. If he were, no, I'm never lonely because he lives in me. Denn er lebt doch in mir. Und ich lebe in ihm. Amen. I'm never lonely. Ich bin niemals alleine. I'm never alone. At least I'm not what they call language. They say language, you know, just sitting and listening. No, for a child of God, remind yourself of who you are in the Lord. Ich bin niemals einsam und mir wird auch nicht langweilig, weil ich immer den Herrn bei mir habe und das ist das, was mir meine Freude gibt. Without the Holy Spirit, we cannot know the truth. Denn ohne den Heiligen Geist können wir auch die Wahrheit nicht erkennen. And the truth of what makes us different from them. Und auch die Wahrheit, die uns von den anderen unterscheidet. What makes us different from our parents, the natural family? Was uns von unseren natürlichen Eltern beispielsweise unterscheidet. What makes us different from our friends, the natural friends? Was uns von unseren natürlichen Freunden unterscheidet. Those without Christ. Die ohne Christus sind. Amen. They might, some might even be going to evil church, but they don't know the truth. They hate the truth. Manche gehen vielleicht sogar zu Gemeinden oder Kirchen, aber sie kennen die Wahrheit nicht. Sie hassen die Wahrheit sogar. What makes you different from them? Aber was macht dich denn was unterscheidet dich denn? Our brothers and sisters. Oder selbst von Geschwistern. That are not saved. Die nicht gerettet sind. And they are not saved in their spirit and some in their mind. Amen. Manche sind nicht gerettet im Geist und manche sind nicht gerettet in der Seele. Because salvation is of both, denn, your spirit and your mind. Denn die Erlösung findet im Geist und in der Seele statt. That your spirit is saved. Dass dein Geist ist nicht alles. It's a matter of time. Denn es ist nur eine Frage that's your spirit, we go back, der Zeit, dass dein Geist wieder zurückgeht, wo er hingekommen ist. Amen. Mm. And that's why to renew your mind. Deswegen deine Gedanken zu erneuern. To allow the truth to come to your mind is very, very important. Dass du zulässt, dass die Wahrheit einfach deine Gedanken erneuert, ist so wichtig. What makes us different from them? Was uns von den anderen it's unterscheidet. Not we don't curse like them. Dass wir nicht fluchen wie sie. You see, that's not what makes us different from them. Das unterscheidet uns nicht. What makes you different from your mother or your father? It's not that you don't curse like them. That's not what makes you different. Das zum Beispiel unterscheidet dich nicht von deinen Eltern, dass du zum Beispiel nicht fluchst. Oh, you are not jealous like them. Oder dass du nicht so eifersüchtig bist wie sie. Oh, you don't hate people like them. Oder dass du that's Menschen not what hast. Makes you different from them. Das ist nicht der Grund, der dich unterscheidet von anderen, wenn du gerettet bist. What makes you different is that you believe Christ. Sondern der Unterschied ist, dass du glaubst, dass Jesus Christus dich gerettet hat. Praise the Lord. Hallelujah. What makes you different from them is that you believe Christ. Du glaubst Jesus Christus und das ist der Grund, der dich von diesen anderen unterscheidet. And that is what you are to see. Und das solltest du auch sehen. That makes you different. Dass dich das eben unterscheidet. Amen. Stop seeing what they are doing. But you don't do that. Hör auf das zu sehen, was du vielleicht nicht tust und dass das der Unterschied wird. I know we don't do what they do. Denn ich weiß, dass wir nicht diese Sachen tun. But that is not what makes us different. Aber das ist nicht der Grund. Because the book of James said, if you violate one, you violate all. Denn in Jakobus steht auch, wenn du nur ein Gebot nicht hältst, dann hast du schon alle gebrochen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible calls us the light of this world. Denn die Bibel nennt uns das Licht der Welt. He also calls us the salt of this world. Oder auch das Salz der Welt. Undiluted salt. Das unverfälschte Salz. The Holy Spirit is to help us to understand all this. Amen. Und der Heilige Geist soll uns auch helfen, das alles zu verstehen. That we are undiluted salt. Dass wir das unverfälschte Salz sind. In Matthew 5, quickly go to Matthew 5. In Matthäus 5. Matthew 5. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5. Matthäus 5. I will read from verse 5:13. Look at just verse 13. Nur Vers 13. It says, you are the salt of this earth. Ihr seid das Salz der Erde. Salt. We all know what salt is. Wir kennen alle, was Salz ist. Yeah. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Praise the Lord. Halleluja. He called us the salt of this world. Er hat uns das Salz dieser Welt genannt. Praise the Lord. Halleluja. And he talked about a salt without a taste. Und er hat auch gesagt, was passiert, wenn das Salz fade geworden ist. You know, religious, let me say, okay. Christ, you know, churches today supposed to be the salt of this world. Normalerweise sollten Gemeinden hier das Salz der Erde sein. But these churches today the salt of this world. Aber die Frage ist, sind diese ganzen Gemeinden überhaupt das Salz der Erde? This church is supposed to be the salt of this world, the earth, the salt of the earth. Die Gemeinden sollten das Salz der Erde sein. But it is not. Why? Aber es ist nicht so. Because of mixture. Warum? Weil man anfängt, Sachen zu vermischen. You know, if you have a soup, goulash, there are these different soup you have. You know, Germans, they have their own. Or this goulash, what do you call it again? Epsom. You see all this soup, you know, and as you cook, you just bring it out and start pouring water. Zum Beispiel, wenn du eine Kartoffelsuppe hast und du fängst jetzt an, die ganze Zeit Wasser hinzuzugeben. And you know, just a cup of soup, your soup, you put it inside a bowl, start pouring water. Before you know it, it's tasteless. Und bevor du dich versiehst, ist es geschmackslos geworden. Es ist fast nur noch Wasser. That is what the church is today. Und so sind viele Gemeinden heute. That is what Jesus meant when he talks about the salt of this world. Und das hat er auch gemeint, oder das hat Jesus gemeint, als er gesagt hat, das Salz der Erde. That you are the salt of the world, but if the salt have lost its savour. Wenn aber das Salz fade wird. Why? Because of tradition. Warum? Wegen Tradition. Because of doctrines. Wegen den verschiedenen different doctrine. That is different. That is not Christ's doctrine. Die nicht von Christus sind. Christ has his own doctrine. Denn Jesus hat seine eigene Lehre. You know, the truth is Christ's doctrine. Denn die Wahrheit ist die Lehre von Christus. The fruit of the Spirit is it is there is. Doctrine, amen. Die Früchte des Geistes sind ihre Lehre. He have his own doctrine. Aber Jesus hat seine eigene Lehre. The Pharisees have their own doctrine. Und auch die Pharisäer hatten ihre eigene Lehre. You know, religion, different religion, they have their own doctrine. Die verschiedenen Religionen haben ihre eigene. Let's go to Matthew 15 and quickly look at something there, amen. Matthäus 15. That Jesus talks about here also, concerning their tradition and their doctrine, amen. Mm-hmm. From verse 1. Ab Vers 1. Please look at it with me. They came to Jesus, scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, why do your disciples transgress the tradition of the elders? Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Praise the Lord. Halleluja. Amen. They are accusing the disciples. Sie haben die Jünger verurteilt. Of transgress, that they transgress against the tradition of the elders. Dass sie die Überlieferung der Alten übertreten hätten. You know, from the tradition of their forefathers. Die Traditionen ihrer Vorfahren. You know, Paul was so zealous in his forefathers' religion. Und zum Beispiel Paulus war am Anfang auch so eifrig, dieser Lehre nachzueifern. And now the disciples, they are rejecting it. Aber die Jünger haben es abgelehnt. They are ignoring it. Haben es ignoriert. And you know, these people, they are not saying, why are your disciples different? They don't listen to it. You know, they make man's rules and regulations as if it is of Christ. Aber die Pharisäer haben nicht verstanden, warum die Jünger diese Überlieferung abgelehnt haben. Denn sie haben, die Pharisäer haben das dem Wort Gottes gleichgestellt. He said, for they wash not their hands when they eat bread. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Praise the Lord. You know, you don't, that you don't wash, they see it as a problem if you don't wash your hand. That you are violating something very big. Sie sehen es als Problem an, wenn sie ihre Hände nicht auf diese religiöse Art und Weise gewaschen haben. Das ist für sie ein Riesenproblem. You know, that's what they see today. If you wear trousers, if a woman wears trousers, it's a problem for them. Und zum Beispiel in manchen Gemeinden ist es auch so, wenn Frauen beispielsweise Hosen tragen. Ist das if your hair is long, if a man's hair is long, they have different things that they see. Sie haben so viele Regularien, die sie versuchen, so Menschen aufzuerzwingen. Then he said, then in verse 3, but he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Then he now said in verse 4, for God commanded, saying, honor your father and your mother, and he that curseth his father or mother, let him die the death. Denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Praise the Lord. Ja. This is the old and not the new. Amen. Das ist das Alte und nicht das Neue. The old is honor the flesh. Das Alte ist preise das Fleisch. You know, your father in the flesh. Your natural father, your natural mother. Ehre Vater und Mutter in deinem Fleisch. We only have one father, that is Christ himself. Deine fleischlichen Eltern sozusagen, aber wir wissen, dass wir nur einen Vater haben. Praise the Lord. Amen. He said, for God commanded, saying, honor your father and your mother, and he that cursed father or mother, let him die the dead. That is the old commandment. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das sind die alten Gebote. You know now that you are now a child of God. Aber jetzt, wo du ein Kind Gottes bist. Your mother, your father is the word of God. Es sind Vater und Mutter das Wort Gottes. And no longer the natural father and mother. Und nicht mehr die natürlichen Eltern. I thank God for that. Ich danke dem Herrn dafür. That I'm out of debt. Dass ich da raus bin. We are no longer, you know, that I now see Christ as my everything. Dass ich jetzt Jesus als bei alles. And no longer the, you know, the flesh as my all. Und nicht mehr das Fleisch als alles. A lot of us are still there. Aber viele sind noch da stehen geblieben. You know, until they hurt us in a way, one way or the other, we never know that. Then we now say, oh, God is my father. You know, allow God, let me say, Christ to be your free father and mother. Oftmals ist es so, dass wir anfangen zu sagen, ja, ach Gott, du bist mein Vater, wenn uns unsere fleischlichen Familien uns irgendwie verletzen. Aber lass doch einfach zu, dass der Herr wirklich von Anfang an dein Vater ist und bleibt. Then you say, whosoever shall say to his father or mother, it is gift, but whatsoever thou mightest be profited by me, and honor not his father or mother, he shall be. You know, everything in the old, they were pointing to the new. Alles im Alten hat eigentlich nur auf das Neue hingewiesen. You know, honor your father and your mother. ehrt Vater und Mutter. It was pointing to Christ. Es hat auf Jesus Christus as your father and your mother. Als dein wahrhaftiger Vater und deine Mutter. Was pointing to Christ. Selbst der Sabbat, die Sabbatruhe hat auf Jesus hingewiesen. That Sabbat is not about a day. Das ist nicht eigentlich und nicht um it's einen about Tag, Christ. Sondern um Christus. I don't know if you get it. Praise the Lord. Amen. In the old, you know, it was about outside the days. Im Alten ging the es Sabbat. Ging es immer um Tage, immer um das Äußere. We have Sabbath today. Christ is our Sabbath. Aber wir haben den Sabbat heute, nämlich Jesus Christus, der unser Sabbat ist, unsere Sabbatruhe. Sabbath means rest. Denn es heißt einfach nur Ruhe. You see, Christ is our rest. Und Jesus ist unsere Ruhe. If you are believing him, you are resting. Wenn du ihm vertraust, wenn du ihm glaubst, dann ruhst du dich auch aus. Praise the Lord. Halleluja. How to rest is by believing Christ. Ruhst dich aus, indem du dich auf Christus verlässt. And in verse 6. Dio, can you help us, brother Dio, can you help us to read verse 6? Kannst du Vers 6 vorlesen? Apostel, wo denn? Matthäus 15. Matthäus 15. Vers 6. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Praise the Lord. Hallelujah. And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have you made the commandment of God of none effect by your tradition. Mm-hmm. You hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with your lips, that your heart is far from me. Vers 8. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. But in vain they do worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Praise the Lord. Men have their commandment. The Pharisees have their commandment. Die Pharisäer haben ihre Gebote. Men have their commandment. Die Menschen haben ihre Gebote. We need the Holy Ghost to help us to know our true parents. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns erklärt, wer unsere wahrhaftigen Eltern sind. You know, without the Holy Spirit, you cannot. I don't want my children to see me as their true parents. Denn ohne den Herrn. Also ich will nicht, dass meine Kinder anfangen, mich als ihre wahrhaftige Mutter sozusagen zu sehen, sondern also im Herrn. Oh Gott, ja. They should see Christ as their true parents. Sondern sie sollten Jesus als ihren wahrhaftigen Eltern sehen. You go to places, I don't go with you. Denn zum Beispiel, vielleicht geht ihr an Orte hin, wo ich niemals mitkommen kann. But you have a mother and a father that never leave you, that never forsake you. Aber du hast Vater und Mutter, die dich niemals verlassen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why I'm not bothered if you are outside. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, wenn ihr zum Beispiel rausgeht. If you are outside, I just sat down and say, Father, they are your children. You know how to take care of your children. Deswegen sage ich einfach, danke, Vater, dass ich weiß, dass du auf deine Kinder aufpasst. So also, you children, that is how you are to see your parents. Und so solltet ihr auch eure Eltern sehen. See them as God's children. Seht eure Eltern als Kinder. You know, some of us even want to take care of our father. Manche von uns möchten sogar sich um ihre fleischlichen Eltern sozusagen kümmern. We are so worried about them. Und machen uns die ganze Zeit Sorgen. That should not be for God's children. Aber so, das sollte nicht für Kinder Gottes because sein. The true children, it's true children, they are God's children. Denn die wahrhaftigen Kinder sind auch die Kinder Gottes. Amen. Mm-hmm. And the true parents are God's children. Und auch die wahrhaftigen Eltern sind immer noch Kinder Gottes. Praise the Lord. Amen. Again, he said that we are the salt of the world. Er hat gesagt, dass wir das Salz der Erde sind. Undiluted salt. Dass es nicht fade ist, dass es unverfälscht ist. A salt that is not mixed with the doctrine. You see, with man's doctrine. Das Salz, das nicht vermischt ist mit den Lehren dieser Welt. The truth that is not mixed with different doctrine. Die Wahrheit, die unverfälscht ist, die nicht mit verschiedenen Lehren vermischt wurde. The truth that is not, you know, because of the truth. We don't, because of fear of people, we cannot preach the truth. Oder dass wir zum Beispiel Menschenfurcht haben und deswegen die Wahrheit nicht mehr predigen können. You know, we mix it. Wir with different things. Vermischen es oftmals mit so vielen verschiedenen Dingen. Again, it's so that you. A lot of water have been poured into. Oder wenn wir uns noch an das Suppenbeispiel erinnern, wo so viel Wasser hinzugefügt wurde. Amen. Was dann geschmackslos wurde. Praise the Lord. Amen. Amen. Churches have their truth. Die Gemeinden haben ihre eigene Wahrheit. They know they have their own. It's all this denomination. It's not only Jehovah's Witness. You see. Alle Denominationen. You know, Catholic, for example. Wie Zeugen Jehovas so oder many. Katholiken. Es sind so viele. Matthew 16. Go to Matthew 16. Matthäus 16. Amen. Amen. Matthew 16 from verse 6. Ab Vers 6. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Praise the Lord. Here we are. Then Jesus said unto them, take heed, and beware of the living of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, it is because we have taken no bread. You know, the message, you know, we need the Holy Spirit to help us to understand the truth. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, um diese Predigt auch zu verstehen. Verse 8. Which way Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves because you have brought no bread? Vers 8. Als es aber Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? You know what people call? Good today. Das, was die Menschen heutzutage als gut what bezeichnen. What they call holy. Was sie als heilig bezeichnen. What they call is for God. Oder was sie bezeichnen, ja, ich habe das für Gott getan. What they believe is belong to God. Oder was sie glauben, was Gott gehört. You know, if I cook for you, does not mean I'm doing it for God. Nur weil ich zum Beispiel für euch koche, heißt das nicht, dass ich es für Gott getan habe. You know, I went to somebody very close to us. Ich bin zum Beispiel zu jemandem hingegangen, der uns sehr nahe steht. Because the Lord sent me to them. Weil der Herr mich dahin geschickt hat. So I said to the lady, I said, the Lord sent me to you. Und ich habe dann zu der Frau gesagt, ja, der Herr hat mich zu dir geschickt. That you should come to Jesus. Dass du zu Jesus kommen solltest. She said, yes, yeah, she's already a Catholic or so. She said, I'm already a Catholic. Don't you know that is why I would do good to you. Dann hat sie zu mir gesagt, I will bring cake for you. Dann hat sie zu mir gesagt, ja, aber du weißt doch, dass ich bin Katholikin und das ist der Grund, warum ich auch dir immer etwas Gutes tue, warum ich mich um dich kümmere oder bringe auch mal Sachen wie Kuchen vorbei. You see, what we do for people, that is not words, crises. Das, was wir für Menschen machen, ist nicht das, was der Herr sieht. It is when you see what he is doing for you. Sondern das, wenn du anfängst zu sehen, was der Herr für dich getan hat. It is when you are seeing. You know, it is not between you and people. Denn es geht nicht darum, was zwischen dir und Menschen passiert. Praise the Lord. Hallelujah. It is the Holy Spirit to help us to understand the word of the truth about Christ. Deswegen soll der Heilige Geist uns helfen, die Wahrheit über Christus kennenzulernen. You know, this woman, he understood something. Und diese Frau, sie hat etwas verstanden. That it is the good that she's doing to us, or for us, that makes her to be a child of God. Sie hat immer geglaubt, dass das Gute, was sie für uns getan hat, ist der Grund, warum sie überhaupt ein Kind Gottes ist. But the word of God, you know, until the Holy Spirit help you to know that it's not about the good you do. Aber der Heilige Geist muss dir helfen, zu erkennen, dass es nicht das Gute ist, was du tust, das dich zu einem Kind Gottes macht. That it is what Jesus did for you, sondern that makes you to be a child of God. Sondern das, was Jesus Christus für dich gemacht hat, das ist der Grund, warum du ein Kind Gottes bist. Do you not yet understand, neither remember the five laws of the... You know... You know, people cannot remember, they cannot understand and remember the Christ's death for them. Die Menschen erinnern sich aber exactly what Jesus is saying here in verse 9. So oft einfach nicht an das, was Christus für sie getan hat oder dass er für sie gestorben ist, so wie hier in Vers 9. Look at what Jesus is saying here. He said, do you not yet understand, neither remember the five loaves of the 5,000 and how many baskets ye took? Wenn ihr euch diesen Vers anschaut, dann erkennt bitte, dass Jesus Christus diese Sache immer noch zu uns sagt. Then why don't we see what he have done for all? What is that? He died for us. Warum sehen wir nicht das, was er für uns getan hat? Warum Instead sehen wir nicht seinen of seeing. We don't see what he did for us. We are seeing what we are doing for people. Aber warum fangen wir dann immer noch an, auf das zu schauen, was wir für Menschen tun? Is somebody understanding? Mm-hmm. It is what he did for us that is the victory. Denn das, was er für uns getan hat, ist der wahrhaftige Sieg. If you go, you feel thousands, millions, you go to hell without Jesus. Selbst wenn du Tausende oder Millionen oder wie viele Menschen auch immer ernähren könntest, du würdest immer noch ohne Jesus in die Hölle gehen. And we are to stop saying what we do for others. Deswegen sollten wir aufhören zu sagen, okay, ich tue das und das immer für andere. Start saying what Jesus did for them. Sondern fang an zu sagen, was Jesus für sie what getan he did for you also. Was er für dich auch getan Amen. Hat. Amen. Stop saying, trying to say how you are work hard for yourself. Hör auf zu sagen, dass du immer so hart arbeitest für dich selber, um deinen Lebensunterhalt zu finden. How you have helped people. Oder damit Menschen geholfen hast. Start saying what Jesus did for the people. Fang an zu sagen, das, was Jesus für diese Menschen getan hat. You know, upon his death for the people, they refused to listen to him. Dass trotz seines Todes wollen die Menschen nicht auf ihn hören. Your parents, for example. Zum Beispiel deine Eltern. Stop saying, you know, what you are betraying. To do, to help them, to bring them to Christ. Hör auf das zu schauen, dass du zum Beispiel schon so oft versucht hast, sie zu Christus zu bringen. Start seeing what Christ did for them. Sondern fang an, auf das zu schauen, was Christus für diese Menschen getan hat. What you have been trying to do to bring them to Christ can never bring them to Christ. Denn das, was du versuchst zu tun, um sie zu Christus zu bringen, wird sie niemals zu Christus bringen. If you allow your focus to continue to be there. Ja, weil der Fokus auf deine Eltern liegt. Amen. You start seeing what Christ did for them. Deswegen fang an, auf das zu schauen, was Christus für sie getan hat. Start saying what Christ did for them. Und fang an zu sagen, was er für sie getan hat. Stop saying how different two of you and your parents, you are. Oder hör auf zu sagen, wie unterschiedlich du und deine Eltern seid. Start saying what makes them different from Christ. Fang an zu sagen, das, was sie von Christus unterscheidet. Stop seeing the flesh. Hör auf das Fleisch See zu schauen. Sondern schau dir den Geist an. And judge the spirit. Richte den Geist. And stop judging the flesh. Und hör auf, das Fleisch zu verurteilen. Their problem is not their cursing. Denn das Problem ist nicht, dass diese Menschen fluchen. Their problem is not their jealousy. Oder ihre Eifersucht. Or they are fighting. Oder dass sie untereinander whatever, kämpfen. You know, whatever is doesn't love people. Oder dass diese Person einfach Menschen nicht the problem, so liebt, wie they don't have Jesus. Sondern das Problem ist, and they don't know Jesus. Dass diese Menschen Jesus nicht haben und sich nicht auf ihn verlassen wollen. And how they are going to change? Aber wie werden sie sich ändern können? It's by we ourselves also talking, allowing it to be the spirit. indem wir zulassen, dass wir uns selber auch auf den Herrn verlassen. You see, and stop seeing the flesh, talking about the flesh. Und dass wir aufhören, über das Fleisch zu sprechen. How you have tried to bring them into Christ's world. Und dass du dich so abgemüht hast, um sie in das Königreich Gottes zu bringen. See what Jesus did for them. Fang an, auf das zu schauen, was Christus für diese Menschen tut. You know, if we keep on seeing what how we have tried to bring them, we'll be tired. Denn wenn wir uns anschauen, was wir alles schon versucht haben mit diesen Menschen, dann werden wir müde sein. Wir werden erschöpft sein. What Jesus has been doing for them. Aber wenn wir anfangen zu sehen, what he did for them, was Jesus für sie getan hat, dann we never be tired. Werden wir niemals müde sein. That's how Jesus carried the load. So wird auch der Herr die Last tragen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will stop very soon. Amen. Amen. Because the time is almost gone. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said the doctrine of the Pharisees. Die Lehren der Pharisäer. The doctrine of the Pharisees is the doctrine of devil. Sind die Lehre des Teufels. Is the devil's doctrine. Ist die Lehre des Teufels. The devil has his own doctrine. Denn der Teufel hat auch seine eigene. Maybe we close with here. Amen. 1 Timothy 4. Let's go. 1. Timotheus 4. Maybe we close with here. Amen. Praise the Lord. Amen. The doctrine of the devil. Okay. 1 Timothy 4. 1. Timotheus Kapitel 4. Praise the Lord. Amen. Amen. 1 Timothy 4, 1 to 4. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1 bis 4. Please read it also as I'm reading it, man. Amen. It said, now the Spirit. Der Geist aber sagt, also. No, I'm not saying it. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit. A doctrine of devils. Mm-hmm. Do you see that? The devil has his own doctrine. Der Teufel hat seine eigenen Lehren. They are everywhere today. Sie sind überall. The doctrine of the devil, the doctrine of men. You know, we just read the place, Matthew 15, talked about the doctrine of men. Here it said the doctrine of devils. Die Lehren der Dämonen. Verse 2. He says, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry. Are we there? Praise the Lord. Hallelujah. The doctrine of the devil. Die Lehren des Teufels, sie verbieten zu heiraten. What they practice and what they deny, what they forbid. Das, was sie selbst praktizieren, das, was sie verbieten. Forbidding to marry is a doctrine of the devil. That's what, you know, verbieten that's what the Bible is saying here. Verbieten zu heiraten ist eine Lehre des Teufels. Praise the Lord. You know, Paul did not marry. We know that. Zum Beispiel, Paulus hat niemals geheiratet. He did not say because of God. Aber er hat auch nie gesagt, ja, it's a sacrifice, you know, sacrifice. Oder wegen, he did not call it a sacrifice. Oder ja, das ist mein Opfer für Jesus Christus. Nein, das hat er nie gesagt. The Bible said that forbidding to marry is a doctrine of the devil. Verbieten zu heiraten ist eine Lehre des Teufels. The question is, why don't you want to marry? Die Frage ist, warum zum Beispiel willst du nicht heiraten? You know, if you see it as a sacrifice for Jesus, wenn du es als Opfer für Jesus siehst, is the doctrine of the devil. Dann ist es eine Lehre des Teufels. Amen. Mm-hmm. They always see it as a sacrifice. I heard them on television. They were talking about it. That is the sacrifice. You know, the Catholic, they don't. The priest, they don't marry because that is their sacrifice for the Lord. Zum Beispiel die Katholiken heiraten nicht, oder die Priester, die katholischen Priester heiraten nicht, weil es ihr Opfer für Jesus sein soll. Verse 3, look at it. Forbidden to marry. and commanding to abstain from meat, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. You know, with somebody understanding. Some it is vegetarian. Zum Beispiel, manche sagen ja, we don't eat egg. Vegetarier sein. You know, everything verboten. You know, we don't eat meat. We don't eat meat because it's life. We don't eat fish because we are killing fish. Ja, zum Beispiel, du isst verschiedene Sachen einfach nicht, weil du sagst, ja, damit hast du dein Leben getötet. Du isst eigentlich nur noch Früchte. Praise the Lord. Halleluja. He doesn't need your sacrifice. Aber er braucht dein Opfer nicht. The Lord doesn't need your sacrifice. Der Herr braucht all dein Opfer nicht. From you is believe him. Er braucht nur deinen Glauben, dass du an ihn glaubst. Depend on him. Dass du dich auf ihn trust lässt, him. Ihm vertraust. Believe him. Und ihm glaubst. He doesn't want you to forbid anything for him. Und deswegen, er will dir auch nichts verbieten. Forbidding to marry because of, you see, as, that you see it as a sacrifice. The only sacrifice is Christ. Denn das einzige Opfer, was jetzt noch bleibt, ist Jesus Christus. Und nicht, dass du sagst, dass du nicht heiraten darfst oder kein Fleisch essen darfst oder sonst was. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He doesn't need our sacrifice. Er braucht unsere Opfer nicht. Maybe we close with Matthew 9. Amen. Matthäus 9. Praise the Lord. Halleluja. Forbidden to marry. Verbieten zu heiraten. Vers 4. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Then you know, they will not eat pig, they will not eat schweine, or what do you call it? You know, they have a lot of things that they don't eat. Sie werden kein Schweinefleisch essen. I see they are doing God good. Sie werden kein Schweinefleisch essen, weil sie damit glauben, Gott einen Gefallen zu tun. Aber hier steht ja ganz klar, dass alles mit Danksagung empfangen werden soll. The Bible calls it the doctrine of the devil. Und das ist die Lehre des Teufels. Oh, Daddy, thank you. Then let us close with Matthew 9. Matthäus 9. Amen. Amen. You know this message. You know religion, we don't like it. Religion wird diese Lehre nicht mögen. For them, you know this. They are after sacrifice for Jesus. Denn sie sind so oft hinter den Opfern. They want to sacrifice something. You know, that is why fasting. Fasting is not because of God. Oder auch zum Beispiel das Fasten ist nicht für Gott. You don't fast because of God. Du fastest nicht wegen Gott. You fast because of you. Du fastest wegen dir selber. Amen. Once fasting become a sacrifice, it become the doctrine of the devil. Denn sobald es anfängt, das Fasten eine Sache, ein Opfer für Gott sein soll, dann ist es eine Lehre vom Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 9. We'll quickly read from verse 10 to 13. Matthew 9. Matthäus 9, von Vers 10 bis 13. Darf ich lesen? Yes. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus zu seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünde zur Buße. Praise the Lord. Hallelujah. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew. Oh, okay, let me read from 10. Okay, from 9. Sitting at the receipt of custom, and he said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass, are we not there? Mm-hmm. Okay. And it came to pass, as Jesus sat at meat in the table, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Pharisees, they believe that they are the people that can be sacrificed for God. Aber die Pharisäer haben geglaubt, dass sie diejenigen sind, die Opfer für Gott erbringen können. They believe they are the ones that can make sacrifice for God. Die überhaupt dazu befähigt sein. They see themselves as the one that can, you know, circumcision. Deswegen oder eine Beschneidung vornehmen. They can fast. Die fasten können. You know, they see themselves as somebody that, you know, all these people, they cannot even fast for God. They cannot make sacrifice for God. Aber sie können keine Opfer für Gott erbringen. But Jesus said that behold need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice. I don't need your sacrifice. Ich brauche eure Opfer nicht. I need your humility. Ich möchte eure Barmherzigkeit. Praise the Lord. He wants us to submit to him and not sacrifice. Denn er will, dass wir uns ihm hingeben und nicht unsere Opfer. You know, you can fasting, you are the one doing the job. Denn wenn du fastest, dann bist du derjenige, der das auch tut. You believe you are paying something. You are paying for something. Du glaubst, dass du immer noch etwas abbezahlst. It's a sacrifice. You see it as a sacrifice. Deswegen ist es auch ein Opfer. Amen. We are not to see it as a sacrifice. Aber wir sollten es nicht als Opfer sehen. Anything you see as a sacrifice, the only sacrifice the Lord wants us to see is his own, is himself as a sacrifice for us. Der Herr will, dass wir nur noch das Opfer von Jesus sehen, das er für uns erbracht hat. The Pharisees believe they can sacrifice all. Aber die Pharisäer haben geglaubt, dass sie alles opfern können. You know, they accuse Jesus. You are eating with those that cannot even sacrifice for you. Und die Pharisäer haben for Jesus God sogar angeschuldigt, dass er mit den Sündern zusammensitzt, die sowieso keine Opfer vor Gott erbringen. They cannot sacrifice anything for God. Sie können für Gott nichts erbringen. And you are eating with them. Aber du isst mit ihnen. The Pharisees believed that they can sacrifice all. Aber die Pharisäer haben geglaubt, dass sie alles opfern können. But Jesus said, it is mercy that I want and not sacrifice. Und Jesus hat gesagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. I want your humility to humble before me. Ich möchte eure Demut, dass ihr euch mir hingebt und nicht Opfer. That you are a baby before me forever. Dass du glaubst, dass du ein Kind vor ihm bist, und zwar für immer. And not you are grown up to save yourself. Und nicht, dass du groß genug bist, um dich selbst zu retten. Your sacrifice can never save you. Deswegen, deine Opfer können dich auch niemals retten. It is Christ our sacrifice that is the savior. Sondern Christus und sein Opfer, das ist der wahrhaftige Retter. Praise the Lord. Your circumcision can never save you. You know, it's sacrifice. Auch deine Beschneidung kann ich nicht retten. Just like fasting, amen. Genauso wie Fasten. You know, I will not marry. You know, sacrifice. Dass du nicht heiratest. Diese Opfer werden dich nicht retten. It is not your sacrifice, but his sacrifice. Sondern sein Opfer wird dich retten. He said, no flesh shall take glory before me. Deswegen soll auch kein Fleisch Ruhm und Macht it is not what you can do for him, it is what he did for you. Sondern, und es geht auch nicht darum, was du getan hast, sondern was er für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. Is that not freedom? Ist das nicht die wahrhaftige Freiheit? Amen. Amen. Is that not freedom? Ist das nicht Freiheit? If it is not what I do for God, wenn es nicht mehr darum geht, was ich für it Gott is what muss, he did for me, sondern was er für mich getan freedom hat, das ist doch Freiheit. Because the whole world today, they are under bondage, especially God's children, the so-called God's children. Deswegen sind auch die sogenannten Kinder Gottes und die ganze Welt in Gefangenschaft. For them, it is always what they can do for God. Für sie geht es immer nur darum, was sie für Gott for tun them, können. It is how to make it work. Oder für sie geht es nur darum, wie sie es schaffen, it dass, must es work. Dass es endlich funktioniert. It is what he did for you. Aber es geht darum, was er für dich getan hat. It is what he achieved for you. Was er für dich erreicht hat. It is a freedom. Es ist eine Freiheit. Again, the so-called God children are under bondage today. Deswegen sind auch die sogenannten Kinder Gottes in Gefangenschaft. The achievement. Denn es geht um ihre Errungenschaften. You see, for them it's all about competition. Und es geht nur um diesen Wettbewerb. You know, stress everywhere. Überall gibt es Stress. God children, that word stress should never come out from your mouth. Aber für uns Kinder Gottes sollte das Wort Stress niemals unseren Mund verlassen. You know, God children, we are never, you know, that word is evil before God, before denn Christ. Dieses Wort ist so bösartig vor dem Herrn. In 1 Corinthians 3 talks about the work. In 1. Korinther 3 hat er über die Arbeit gesprochen. It is the work. Your work is going to be tried of what sort and how and not or and not how big. Er hat gesagt, dass unsere Arbeit wird so wird später geprüft werden. What sort? A sort is not quantity. It's like this ministry. Zum Beispiel diese Gemeinde hier. Let me use it as an example. The Lord is going to prove it. Der Herr wird schauen. Er wird sozusagen das hier prüfen. I wanted us to close here, but let's go to 1 Corinthians 3. Then we close with that. Amen. Praise the Lord. 1 Corinthians 3. Amen. 1 Corinthians 3. From verse 1. I quickly read. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. We are to be matured in the Lord. Wir sollten im Herrn gewachsen sein. We are not to remain a baby. Und wir sollten in the Lord. Im Wort Gottes nicht für immer klein sein. In Christ's world you grow. Im Königreich Gottes wächst du. When you were here at the beginning, the first day you came here, you are not like that today. You have grown. Zum Beispiel, als du am ersten Tag hingekommen bist, hast du eine ganz andere Beziehung zu Christus als es jetzt ist. And if you are born again, if you are not saved. Wenn du jetzt gerettet bist. If, for example, you are saved today. Wenn du zum Beispiel heute and gerettet in, bist. In 3 years time or 2 years time or 1 year time, you are still there. You are just still like a baby. You don't even know the truth at all. So, du solltest there's no growth. Then you have to ask questions. Und wenn du in 2 oder 3 Jahren immer noch genauso bist wie an deinem ersten Tag in der Gemeinde, dann solltest du dir Fragen stellen. If you are going to church, and that church you are not growing as a child of God. Denn wenn du in einer Gemeinde bist und als Kind Gottes you have to ask questions. Wächst, solltest du anfangen Fragen zu stellen. Amen. Mm-hmm. It's like children now. You know, babies, you know, if for example, my baby here, if 5 years time is just still like this, yeah, people will ask questions. Zum Beispiel so wie unser Baby hier, wenn es in 5 Jahren immer noch so aussehen würde, würden Leute anfangen, Fragen zu stellen. Amen. So also in Christ's world, if we are in the house of God, in the house of God, we are to grow. So sollten wir auch im Wort Gottes einfach wachsen. Amen. Amen. He says, I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but also but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Carnal means flesh. Carnal, to be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein bedeutet. No, his doctor's report control you. You are carnally minded. Im Fleisch zu sein. Wenn nicht der Bericht des Arztes sozusagen dominiert, dann bist du im Fleisch. If you know if the situation is what control your joy, you are carnally minded. Wenn nicht Situationen kontrollieren, dann bist du fleischlich gesinnt. You know if somebody they don't pay you money, they don't give you. I don't know. Say don't rejoice when people give you things, but rejoice in the Lord. Let the joy of the Lord be your joy. Ich sag nicht, dass du dich nicht freuen sollst, wenn Sachen passieren oder du Dinge bekommst, aber freue dich doch im Herrn. You know, if you go to the doctor and they say you don't have problem. Wenn du, you know, people will want to see that as a joy. Wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst und der Arzt sagt dir, nee, alles gut, super, gar keine Probleme, dann werden Leute anfangen, das als ihren Grund der Freude zu nehmen. That should not be your joy. Aber das sollte nicht der Grund deiner your Freude joy sein. Should be Christ alone. Denn dein Grund der Freude sollte Jesus allein what sein. What about when the doctors say no, you have a problem, you are going to die very soon. Oder weil was würde passieren, wenn auf einmal der Arzt zu dir ankommt und sagt, oh okay, das sieht schlecht aus, du wirst bald sterben, dann ist das sozusagen der Grund, warum du keine Freude mehr hast. Amen. Amen. Then he said, I have fed you with milk, but not with meat. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. They were not growing. Sie sind nicht gewachsen. See, these people were not growing. Sie sind nicht gewachsen. That's sometimes I just see people how they are not growing. Amen. Manchmal sehe ich auch mir hier Menschen an, wie sie einfach nicht wachsen. For you are yet carnal. For whereas there is among you envy and strife and division, and yet not carnal, and ye not carnal, and walk as men. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for as you are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife. Denn ihr seid noch fleischlich, weil unter euch Eifersucht und Streit herrscht. You are carnal. Dann seid ihr fleischlich. You are not of the spirit. Dann seid ihr nicht carnal, im Geist. My dad is dead. Und fleischlich gesund zu sein bedeutet den Tod. And it means dead for you. Den Tod für dich. If you are angry, wenn du zum Beispiel wütend bist, über Dinge. Lass auch einfach zu, dass die Freude des Herrn deine Freude ist. Angry, you know, this world might see it as good that you are angry. Die Welt wird sogar sagen, ja, es ist gut, dass du sauer bist. But before the Lord is evil. Aber vor dem Herrn ist es bösartig. Before the Lord it is evil. Vor dem Herrn ist es bösartig. You are carnally minded, that's why you are angry. Denn du bist fleischlich gesinnt. If you are spiritually minded. Aber wenn du geistlich gesinnt bist, wirst du dich erfreuen. Do you understand? Mm-hmm. Amen. Amen. For what one say, I am of Paul, and another, I am of Apollo. Are you not Cana? Who then is Paul, and who is Apollo? But minister by whom you believe, even as the Lord gave to every man. I have planted Apollo water, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen? Amen. Now, he that planted and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. 2 Vers 8. Verse 9. For we are laborers together with God. Amen? Amen. You are God's husbandry. You are God's building. Verse 10. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded thereon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, you can preach to somebody today, might not even believe. Du kannst vielleicht heute auch zu jemandem predigen, der nicht glauben wird. Aber du wirst sie nicht zwingen. Aber du wirst für sie weiterhin beten. I know that, you know, God will leave them to somebody that they will listen. Amen? Denn Gott wird sie wird es zulassen, dass andere zu ihm predigen. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Amen? Amen. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Christ Jesus. Amen. Amen. Verse 12. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble. Verse 13. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Praise the Lord. Hallelujah. What I'm doing here is going to be tried. Das, was by fire. Ich zum Beispiel hier tue, das wird im Feuer abprobiert. What sort it is. Von if welcher it is, Art es ist. If it is all about Christ or it's all about me. Ob es nur um mich geht oder ob es um Jesus geht. That's all. Das ist alles. It's not how many people. Nicht wie viele Menschen. Yeah, no, people, yes. Praise the Lord. Halleluja. If we can, if Christ is freedom. Denn Christus ist Freiheit. His life is just freedom. Sein Leben ist Freiheit. We are, the Holy Spirit is to help us to understand that we are in freedom. The life that we are born into is a life of freedom, where we are not worried. Das Leben, wo wir jetzt hineingeboren worden sind, ist Freiheit, weil wir uns keine Sorgen machen. Yeah, do what he wants you to do. Also mach einfach nur das, what he revealed to you is go for that. Was er dir offenbart hat. And stop doing it the way others want you to do it. Und hör auf, die Dinge zu tun, so wie them, andere es sagen dir zu tun. They might want it to be bigger. Sie sagen vielleicht ja, es muss noch größer sein. They might want it. No, there are many ways people want things to be. To praise the flesh. Ja, sie wollen einfach nur das Fleisch preisen. Branches everywhere today. Amen. Amen. People still know churches everywhere. People, you know, when I just say, you know, you cannot even handle one church, just a group. You cannot even handle your, what will I say? If you cannot handle one child. And you are looking for 10 children. Zum Beispiel, so viele wollen einfach noch 500 Zweigstellen von einer Gemeinde aufmachen, aber sie kommen nicht mal mit der eigenen Gemeinde klar. Wie soll das funktionieren? Praise the Lord. Halleluja. You know, in a living church, the Lord adds to the church. In einer lebendigen Gemeinde wird der Herr von sich aus hinzu. He is the one that brings people by himself. Er wird Menschen hinzufügen. In dead churches, you know, it's these people that bring people. Aber in einer toten Gemeinde wird es, wenn die Leute es sein, die Menschen hinbringen. And the pastor cannot preach the truth. Weil der Pastor auch die Wahrheit nicht predigt. They have to preach what the people want to hear. Deswegen müssen sie auch das predigen, was die Menschen hören wollen. Because so to prevent the people from going. Damit die Menschen nicht abhauen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please listen to the message again. We need the Holy Ghost to help us to understand all these different messages. Amen. Hallelujah. They are so bright, they are so wide, they are so deep. Hört euch die Predigten am besten nochmal an, damit ihr auch wirklich alles versteht. Amen. Amen. They go in different directions. Without the Holy Spirit, we cannot understand them. Amen. Ohne den Heiligen Geist können wir auch die Predigt nicht verstehen. As a helper. Amen. Wir brauchen ihn als Helfer. Praise the Lord. Hallelujah. Your work, what sort? If it is Christ or Satan, what sort? And not how big. Not how big, but how. How you depend on Christ, how you believe Christ, how you preach Christ. Aus welchem Material, amen, sozusagen ist dieses Haus gebaut? Von Christus oder eben vom Teuflischen? You see? Is it about the flesh? Geht's die ganze Zeit um Fleisch? To make money? Geht's nur darum, dass du Geld hast? Is it about people are many that, you know, my name is everywhere. Dass es darum geht, dass sich jeder kennt, dass du berühmt bist. You see, people are talking about me everywhere. Dass sie über mich reden. I want people to talk about Christ everywhere. Aber ich möchte, dass die Menschen über Jesus überall reden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He is the Savior. Denn er ist unser Retter. Amen. Amen. So please, that's all for today. And please, if